Euer Gott ist ein einziger Gott. Diejenigen aber, die nicht an das Jenseits glauben, deren Herzen weisen es ab, und sie verhalten sich hochmütig.